Im Internet findet sich alles, manchmal nichts oder nur wenig. Ohne Suchmaschine ist die Datenflut ohnehin nicht zu sichten. Und man muss wissen, wie man suchen muss. In jeder Sekunde wächst dieser gigantische globale Datenspeicher und da bleiben auch Sachen im Netz hängen, die alt, irrelevant oder sogar für Menschen schädlich sind. Wie das Bild einer jungen, angetrunkenen Frau vor vielen Jahren auf einer Party aufgenommen, es ist immer noch im Netz zu finden und es brachte sie um ihren Lebenstraum, Lehrerin zu werden. An ihrer Hochschule im US-Staat Pennsylvania stolperte man über dieses Bild und verweigerte ihr kurz vor Studienabschluss die Befähigung zur Ausübung des Lehramts. Viktor Meyer-Schönberger ist Professor für öffentliches Recht in Harvard. Ihn begrüße ich jetzt in der Ortszeit. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Professor Meyer-Schönberger, ist dieses nun ein Beispiel dafür, dass der Datendschungel im Internet richtig gefährlich und schädlich werden kann? Es ist ein Beispiel dafür, dass uns die Vergangenheit einholen kann. Und das ist etwas, das wir in der Menschheitsgeschichte so noch nicht erlebt haben. Die perfekte Möglichkeit, Geschehnisse in der Vergangenheit zu erinnern. Und zwar nicht nur persönlich, individuell zu erinnern, sondern gesellschaftlich zu erinnern. Also normalerweise vergisst der Mensch alles Mögliche, das Netz aber vergisst nichts? Das Netz vergisst derzeit nichts, nein. In der Tat ist es so, dass wir über kommerzielle Unternehmen, aber auch viele private am Internet eine Datenspeicherung und Datensammlung ungeahnten Ausmaßes haben. Sie haben sich nun in Harvard Gedanken darüber gemacht, wie man dem Internet nun das Vergessen beibringen kann. Wie denn, haben wir in erster Linie zu viele Daten oder zu alte? Beides, aber das Hauptproblem ist, dass wir in einer Welt groß geworden sind, anders als unsere Eltern, Großeltern, in einer Welt groß geworden sind, in der das Speichern zur Norm geworden ist und man sich nicht überlegt mehr, ob man etwas speichern möchte oder nicht, sondern im Zweifelsfall alles auf die Festplatte sichert. Das ist ganz anders wie vor 100 Jahren, 200 Jahren, 500 Jahren, 1000 Jahren, als es echten Aufwand, Energie, Zeit und Geld bedurfte, um Erinnerungen, um Erlebtes aufzubewahren, niederzuschreiben, festzuhalten für spätere Generationen oder auch nur für die eigene Erinnerung in späterer Zukunft. Hat man auf diese Weise auch die Wirklichkeit anders geordnet und verstanden, eine andere Erkenntnis gehabt, als man das heute hat? Wer speichert, muss sich damit erstmal nicht mehr befassen, kann es weglegen, setzt sich aber damit auch nicht auseinander. Was hat denn das für Folgen für unsere Erkenntnisfähigkeit? Das ist ein ganz zentraler Punkt. Weil wir biologisch programmiert sind, Dinge über die Zeit zu vergessen, haben wir keine kognitiven Mechanismen entwickelt in unserem Geist, die Dinge, die länger zurückliegen, geringer einzuschätzen. Lassen Sie mich ein ganz einfaches Beispiel geben. Stellen Sie sich vor, Sie haben vor 10 Jahren einen Beziehungskonflikt gehabt mit einem Menschen und dann wurde nach ein paar Monaten dieser Konflikt beigelegt und seitdem sind Sie gut befreundet. Wenn Sie nun 2 E-Mails, eine vor 10 Jahren in der Mitte des Konfliktes und eine von vor einem Monat gegenüberstellen, haben Sie 2 gleichwertige Datenelemente, die Sie nun vergleichen müssen. Und uns fehlt die Fähigkeit im Kopf, den Zeithorizont zu berücksichtigen, weil wir es biologisch gemacht haben, indem wir vergaßen. Wie kann man dieses Manko des Internets nun ausgleichen? Sie haben ja sich konkrete Vorschläge überlegt. Muss man die Daten frühzeitiger löschen? Ich denke daran, dass man Daten mit einem Ablaufdatum versehen muss. Also ein Verfallsdatum wie beim Joghurt. Nützen denn die Datenschutzgesetze wenig, die es gibt auch in der EU, zum Beispiel im Hinblick auf den Umgang mit persönlichen Kundendaten? Die Datenschutzgesetze nützen, aber sie haben ein anderes Ziel. Sie wollen verhindern, dass personenbezogene Daten für einen falschen Zweck, für einen anders gearteten Zweck verwendet werden. Mir geht es darum, dass wir die Zeitperspektive nicht richtig einschätzen können und damit eine perfekte Datenspeicherung dazu führt, dass wir kein Verständnis dafür haben, wie sich Menschen entwickeln, wie chronologisch die Geschehnisse ablaufen. Ich bin deshalb für eine Datenökologie, das heißt, das zu vergessen, was nicht mehr relevant und wichtig ist. Das, wovor ich mich sorge und fürchte, ist, dass große Datenspeicher Informationen speichern, ohne Verfallsdatum, ohne Ablaufdatum, ohne dass ich als Individuum darauf einen Einfluss habe. Nehmen Sie das Beispiel Google oder andere Suchmaschinen, die jeden Suchauftrag in ihrer Geschichte seit ihres Beginns gespeichert haben und auch einer bestimmten Person in der Regel zuordnen können. Was bedeutet das, dass man absolut durchsichtig ist als Mensch und Bürger? So ist es. Und nicht nur das, sondern weil die Zeitkomponente keine Rolle spielt, können Sie mit Hilfe von Google völlig perfekt rekonstruieren, welche Suchaufträge Sie vor 10 Jahren erteilt haben oder vor 8 Jahren. Wer will das aber wissen? Vielleicht Ihr zukünftiger Arbeitgeber. Denken Sie daran, dass Sie vor 8 Jahren Suchanfragen über Alkoholismus gemacht haben könnten. Und ein zukünftiger Arbeitgeber möchte sich vergewissern, dass Sie frei von Sucht sind. Und in Wahrheit stellt sich heraus dann, dass Sie diese Suchanfragen für eine Kollegin oder einen Kollegen gestellt haben, der ein Familienmitglied hatte, das ein Problem im Alkoholismus hatte, also überhaupt nichts mit Ihnen zu tun hatte. Aber dieser Kontext, diese Verbindung, die fällt ja im digitalen Zeitalter weg. Wir wissen ja nicht mit Google, warum man eine Suchanfrage gemacht hat, sondern nur, dass man eine Suchanfrage gemacht hat. Und diese Dekontextualisierung und Dechronologisierung, dieses Herausreißen aus einem Zeithorizont, das führt dazu, dass wir ein ganz eigenartiges Puzzle unserer selbst finden bei Google und anderswo am Internet, das der Realität, der gewachsenen, über die Zeit entwickelten Realität nicht entspricht. Das war Viktor Meyer-Schönberger, Professor für öffentliches Recht in Harvard. Er möchte dem Internet das Vergessen beibringen. Ich bedanke mich für das Gespräch in Deutschlandradio Kultur. Danke herzlich.